Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Kaiser Maximilian I., der letzte Ritter, auf der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit. Er stürzt sich in gewaltige Schulden, um seine Herrschaft auszubauen. Und er erfreut sich an allem Neuen. Am Buchdruck zum Beispiel und an der Entdeckung Amerikas. Auf dem Sterbebett dann wird Kaiser Maximilian wieder ganz Mensch des Mittelalters. Das Jahr 1477 ist erst wenige Tage alt. Da wird es für den jungen Maximilian aus dem Hause Habsburg ernst. Er soll heiraten. Und zwar eine der begehrtesten Frauen der damaligen Welt, Maria von Burgund. Begehrt vor allem wegen ihrer Herkunft und dem damit einhergehenden Reichtum. Sie ist die Tochter Karls des Kühnen, der vor einigen Tagen in der Schlacht gefallen ist. Damit erbt sie Burgund, das glänzendste Herzogtum dieser Zeit. Burgund war durch internationale Handelsverbindungen und die Tuchindustrie zu großem Wohlstand gelangt. Doch jetzt, da Karl der Kühne tot ist, lauern bereits die Feinde Burgunds. Dr. Manfred Holleger arbeitet am Institut für Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Er hat eine Biografie zu Maximilian I. geschrieben. Nach dem Tod Karls des Kühnen hat Frankreich und der dortige König Ludwig XI. Natürlich die Gelegenheit gesehen, mit Hilfe seiner Kronjuristen, die Burgund zu reinen Männerlehen erklärt haben, das heißt nur ein Mann kann diese Länder innehaben, für Frankreich zurückzufordern. Und um dem Nachdruck zu verleihen, ließ er gleich seine Truppen auch Richtung Burgund marschieren. Für Maria, die Erbtochter, eine gefährliche Situation. Entweder rasch heiraten, um sich mit einem Mann an ihrer Seite rechtlich, juristisch, aber auch militärisch behaupten zu können, oder die Hälfte ihres Herzogtums zu verlieren. Es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Maria setzt all ihre Hoffnungen auf Maximilian, weil hinter ihm die Macht des Kaisers, seines Vaters Friedrich III. Steht. Gemeinsam könnten sie Burgund vor dem Zugriff der Franzosen schützen. In ihrer Not schreibt sie ihm einen Brief, in dem sie ihre verzweifelte Lage schildert und ihn auffordert: Mein lieber Bräutigam, kommt unverzüglich, denn sonst wäre ich zu Dingen gezwungen, die ich freiwillig niemals tun würde. Als das Hilfegesuch Marias in Wiener Neustadt eintrifft, zögert Maximilians Vater, Kaiser Friedrich III., keine Sekunde. Umgehend wird ein Gesandter nach Gent geschickt, um Maria per Prokurationem, also in Stellvertretung, zu ehelichen. Ein damals nicht unüblicher Vorgang mit rechtlicher Bindung. Zur gleichen Zeit fallen plündernde französische Truppen bereits in Burgund ein. Friedrich III. Fordert die deutschen Kurfürsten auf, seinen Sohn in Richtung Burgund zu begleiten. Doch die lehnen ab. Das sei alleine Angelegenheit der Habsburger. Dieses Heilige Römische Reich, deutsche Nation, darf man sich nicht als Einheitsstaat oder Zentralstaat vorstellen, also die spätere absolutistische Monarchie im Blick haben. Das war dieses Reich noch nicht. Dieses Reich war eine Wahlmonarchie. Die Wähler waren eben die sieben Kurfürsten, die ganz wesentlich die Politik des Reiches bestimmten. Und neben den Kurfürstentümern bestand dieses Reich noch einer ganzen Reihe aus Fürstentümern, aus reichsfreien Herrschaften, selbstbewussten Städten. Und dabei hat natürlich jedes dieser Reichsglieder sehr genau darauf geachtet, den Rang und den Stand innerhalb dieser Hierarchie, dass das genau eingehalten wird. Da wurde sehr genau darauf geachtet, dass der König, der meistens dann auch zum Kaiser gekrönt wurde, dass auch er nicht zu übermächtig wurde. Maximilian bricht schließlich mit einer Gruppe von 70 Getreuen in Richtung Burgund auf. Eine lange, gefährliche Reise in der damaligen Zeit. Zwischenzeitlich geht ihm sogar das Geld aus und er muss sich freikaufen lassen. 3 Monate wird er brauchen, bis er endlich in Gent ankommt. Auf einem freien Feld vor den Toren der Stadt treffen Maximilian und Maria das erste Mal aufeinander. Sie reitet ihm entgegen, so will es die Tradition. Später schreibt Maximilian an einen Freund: Sie hat braune Haare, ein kleines Näschen, einen kleinen Kopf und ein kleines Gesicht. Ihre Augen sind braun und grau gemischt. Sie ist schön und unverdorben. Ihre Lider sind etwas gesenkt, als hätte sie geschlafen, aber es fällt nicht auf. Und der Mund sitzt etwas hoch, ist aber makellos und rot. Ansonsten ist sie eine viel schönere Jungfrau, als ich je eine gesehen habe. Und fröhlich. Maximilian selbst ist ein mittelgroßer Mann mit einem kantigen Gesicht, energischem Kinn und einer sehr markanten Hakennase. Beim feierlichen Einzug zur anschließenden Hochzeitsfeier zeigt sich das erste Mal Maximilians Geschick für Selbstinszenierungen. Alle seine Umgebung sind schwarz gekleidet, das ist die übliche Amtstracht für Räte damals. Und er natürlich in einer glänzenden Rüstung, dann sticht das heraus. Außerdem sollte das in Burgund den Gerüchten den Nährboden entziehen, die Frankreich ausgestreut hat. Nämlich da kommt so ein armes Prinzlein irgendwo aus Österreich und dem tritt man natürlich auch mit diesem Bild entgegen und zeigt, da kommt ganz ein anderer, da kommt ein Kaisersohn. Später wird ihm dieses Talent für Inszenierungen den Beinamen Medienkaiser einbringen, weil er beispielsweise den gerade erfundenen Buchdruck mit beweglichen Lettern geschickt für seine Zwecke nutzt. Dabei ist ihm die Öffentlichkeit, also das gemeine Volk, ziemlich egal. Sein Vermächtnis diente vor allem der Familie und dem Adel. Wenn man sich selbst kein Gedächtnis schafft, dann wird man mit dem letzten Glockenton vergessen, wie er sagt. Und deshalb ist natürlich auch das viele Geld, das er dafür ausgebe, nicht verschwendet. Im Wesentlichen auf uns überliefert seine großen 3 mehr oder minder autobiografischen, könnte man sagen, Werke, also Weißkönig, das ist der weiße, strahlende, glänzende König, Teuerdank, das ist so eine Art Bildergeschichte, werden mir jetzt die Kollegen übel nehmen, wenn ich sage, so komikartig. Und Freidal, das ist also eine Art Turnierbuch, wo also seine Turniere und höfischen Feste in wunderbaren Miniaturen und Bildern festgehalten werden. Gelehrte und Historiker lässt Maximilian Stammbaumforschung betreiben. Wobei es weniger mit echter Forschung, denn mit einem kleinen Wettbieten zu tun hat. Diese Stammbaumforscher, die klittern viel, die basteln viel zusammen, das da nicht hingehört. Und nachdem auch die Valois, die französischen Könige, sich von den Trojanern ableiten, ist es dann so, dass Maximilian seinen Stammbaum dann bis zu den biblischen Erzvätern zurückschreiben lässt. Das ist natürlich noch besser. Seine Zeit, je älter, desto besser. Also wenn die von den Trojanern abstammen, gut, dann stammen die Habsburger eben von den biblischen Erzvätern ab. Es ist das späte Mittelalter, in dem Maximilian groß wird. Seine Kindheit ist geprägt von der strengen Erziehung seines Vaters, der viel Wert auf Disziplin und Religiosität legt. Die Lehrer werden von Friedrich III. Angehalten, seinen Sohn besonders hart ranzunehmen. Schläge gehören zum Alltag. Maximilian, anfangs eher ein schüchternes Kind, beginnt zu stottern. Mit seiner Mutter Eleonore von Portugal hingegen verbindet ihn eine tiefe Liebe. Sie ist es auch, die ihm die Welt der Ritter und Turniere nahebringt. Doch bereits als Maximilian 8 Jahre alt ist, stirbt seine Mutter. Maximilian flüchtet sich in eine Traumwelt aus Rittern und heldenhaften Taten. Der letzte Ritter wird Maximilian auch genannt, weil er selbst Zeit seines Lebens leidenschaftlich gerne an Ritterturnieren teilnimmt, auch wenn die Zeit der Ritter bereits vorüber ist. Das Turnier erlebt unter Maximilian noch einmal eine Blüte, allerdings nicht in der früheren, älteren Form, was auch oft wirklich diesen Zweikampfcharakter trägt, sondern es ist sowas ein bisschen flapsig und verkürzt, könnte man sagen, wie ein Sport. Die Hochzeit mit Maria von Burgund öffnet Maximilian die Tür in eine völlig neue Welt. Gent ist das Manhattan der damaligen Zeit. Es ist geprägt von Kunstsinn und Kultur. Das ganze Hofzeremoniell ist auf eine gottähnliche Überhöhung des Herrschers ausgerichtet und damit genau nach Maximilians Geschmack. Während es am heimischen Hof in Wiener Neustadt eher karg zugeht, sind hier Reichtum und Prunk im Übermaß vorhanden. Und auch der moderne und offene Lebensstil imponiert Maximilian sehr. In einem Brief an einen Freund schreibt er: Tagsüber und auch nachts sind die Frauengemächer nicht abgesperrt und das ganze Haus ist voller Jungfrauen und Frauen, an die 40. Sie dürfen auch den ganzen Tag lang überall im Haus herumlaufen. Sie sagen auch, dass wir alle das Küssen gelernt haben. Mit Maria verbindet ihn schnell mehr als eine reine Zweckehe. Beide sind leidenschaftliche Jäger, vor allem mit Falken. Was als rein politischer Akt gedacht war, entwickelt sich tatsächlich zu einer Liebesbeziehung. Ein seltenes Glück. Dass sie später regelrecht als Traumpaar romantisiert wurden, entsprach allerdings wohl nicht ganz der Realität. Schließlich kam das erste seiner 11 unehelichen Kinder nur knapp 3 Jahre nach der Hochzeit zur Welt. Da muss man aufpassen, dass wir nicht unsere Vorstellungen von Ehe da hineinmengen. Die Zeit hat natürlich ganz selbstverständlich Mätressen für normal gehalten. Sie müssen sich vorstellen, das ist eine Zeit, wo ja auch Päpste Kinder haben. Und das weiß jeder. Man redet jetzt nicht öffentlich darüber, aber denken Sie an den berühmten Alexander den VI., Alejandro Borja. Alle haben Kinder, Bischöfe haben Kinder, natürlich. Das ist eine ganz andere Welt. Politisch bringt die Hochzeit nur kurzfristig Ruhe. Der französische König sitzt Maria noch immer im Nacken. Und Maximilian hat weder ein Heer noch die Unterstützung der Fürsten im Reich. Als es schließlich zum Krieg mit Frankreich kommt, ist er auf sich allein gestellt. Mit gerade einmal 20 Jahren führt er die Truppen an. Das französische Militär ist haushoch überlegen. Viele der burgundischen Reiter ergreifen die Flucht, als sie die drohende Niederlage kommen sehen. Doch Maximilian hat eine Lösung, die er aus Österreich kennt. Er lässt eine Wagenburg bauen, in deren Schutz das Fußvolk weiterkämpft. Nach einem 4-stündigen Gemetzel gewinnt Maximilian zur Überraschung aller die Schlacht. Lange währt der Sieg nicht. Weitere Kriege folgen und die Auseinandersetzung mit Frankreich wird noch 15 Jahre andauern. Am Ende kann Maximilian gerade mal die Hälfte der Territorien retten. Später zieht er eine bittere Bilanz. Es ist besser, ein Land zu verwüsten, als es zu verlieren. Damals habe ich sicherlich mehr dem Teufel gedient als dem lieben Gott. Während dieser Zeit ereilt Maximilian der nächste Schicksalsschlag. Seine Frau Maria stürzt bei der Jagd vom Pferd und zieht sich schwere innere Verletzungen zu. An Maximilians Geburtstag diktiert sie ihr Testament. Sie wird nur 25 Jahre alt und hinterlässt die beiden Kinder Philipp und Margarete. Jetzt wird das ohnehin schon angespannte Verhältnis Maximilians zu den Gentern immer schwieriger. Ja, Maximilian ist da in Österreich und ich glaube auch in Bayern gibt es so ein schönes Wort, der Zurgraste. Das heißt, der da eigentlich nicht hergehört, das ist nicht der natürliche Prinz und der natürliche Herrscher. Das ist Philipp, der kleine Philipp. Und jetzt streitet natürlich in Burgund Maximilian mit den burgundischen Ständen, wer führt denn die Vormundschaft für diesen Sohn? Sohn Philipp wird schließlich von den Bürgern von Gent in Gewahrsam genommen und Tochter Margarete soll nach Frankreich gebracht werden, um den dortigen Thronfolger zu heiraten. Sie ist 3 Jahre alt, als sie die Brautreise antritt. In jeder Stadt, in der sie Halt macht, werden Feste abgehalten und das kleine Mädchen muss den Vorsitz halten. Der Tiefpunkt ist erreicht, als Maximilian von seinen eigenen Untertanen in Brügge gefangen genommen wird. Man sperrt ihn ein, lässt seine Räte vor seinen Augen foltern und enthaupten. Erst als Friedrich III. Ein Heer mit mehreren tausend Mann aufmarschieren lässt, kommt Maximilian frei. 1486, kurz vor seinem Tod, lässt Friedrich III. Seinen Sohn zum römischen König wählen. Das war die Voraussetzung dafür, dass er später auch Kaiser werden konnte. Die Zustimmung der Kurfürsten basiert auf pragmatischen Überlegungen. Durch den Reichtum, den Maximilian in Burgund sicher hat, werden ihre eigenen Kassen geschont. Außerdem zeigt sich Friedrich III. Während der Verhandlungen äußerst großzügig. Dr. Manfred Holleger. Bei Verhandlungen war Friedrich wieder so, dass er natürlich Realist war. Bei der Königswahl Maximilians wusste er natürlich, dass man mit entsprechendem Geld die Kurfürsten dazu bringen kann, Maximilian zu wählen. Nicht nur Geld, sondern auch diverse Privilegien, diverse Rechte. Aber da flossen, wir würden heute sagen, Schmiergelder. Der Maximiliansruf gibt schon ganz nette Quellen, die zeigen, wer an diesem Hof womit bestechlich war. Also die einen mit Geld, die aber reich genug waren. Und das schreiben zum Beispiel italienische Gesandte. Also den Grafen von Zollern kann man nicht bestechen, weil die sind reich genug. Aber sie schätzen zum Beispiel guten Käse oder ganz besonderen Käse, guten Wein oder dies oder das. Als sein Vater stirbt, wird Maximilian regierender römischer König. Er verlässt Burgund und kehrt in seine Heimat Österreich zurück. Mit der Übernahme Tirols sichert er sich den wichtigen Zugang zu den Salzlagern und Silberminen. Und damit zu sehr viel Geld. Geld ist das Dauerthema seines Lebens. Er hat selten genug davon, verbraucht aber Unsummen. Niccolo Machiavelli, den Maximilian mehrmals persönlich traf, bemerkte dazu: Selbst wenn man alle Pappelblätter Italiens in Gold verwandeln würde, reichte das für Maximilian nicht aus. Das meiste Geld fließt in die 27 Kriege, die er in seinem Leben führt. Er braucht es für Söldnerheere und Fußtruppen und für die Schmiergelder, die er an die Fürsten zahlen muss. Doch wie konnte Maximilian überhaupt an so viel Geld kommen? Man muss sich denken, ein Monat Krieg kostet damals rund 50.000 Gulden. Der österreichische Haushalt, den hat man berechnet, der lag ungefähr bei 200.000 Gulden. Man muss sich vorstellen, mit dem kann man einmal 4 Monate Krieg führen, dann ist das ganze Geld weg. Also hat Maximilian erkannt, dass kein anderer Weg gangbar ist, denn sich Finanziers zu suchen. Vor allem ein Geldgeber nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. Jakob Fugger. Der Augsburger Finanzier leiht Maximilian Unsummen an Geld. Immer wieder. Der König reist so oft nach Augsburg, dass er sich dort bald ein eigenes Haus kauft und Bürgermeister von Augsburg genannt wird. Die Fugger gewinnen Stück für Stück immer mehr an Einfluss. Besonders die Silber- und Kupferminen Tirols haben ihr Interesse geweckt. An der Kupferbörse in Venedig winken Gewinne von bis zu 40%. Und tatsächlich verschreibt Maximilian schließlich neben 3/4 der Silberproduktion auch einen Großteil des Kupfers an die Augsburger Kaufleute, die damit bald eine weitgehende Monopolstellung einnehmen und die Preise diktieren. Maximilian sieht es. Er weiß natürlich, wie er sich ausdrückt, dass ihn die Kaufleute bei diesen Verträgen scheren. Das weiß er schon. Aber er weiß auch, dass er nicht viel andere Möglichkeiten hat. Am Ende seiner Regentschaft ist Maximilian fast bankrott. Doch wirklich interessiert hat ihn das nie. Für Maximilian ist der kaiserliche Universalismus zentral. Die Welt ruht auf 2 Säulen, dem Papsttum und dem Kaisertum. Das Denken in Nationalstaaten ist Maximilian noch völlig fremd. Und dennoch spürt er, dass die Zeiten sich ändern. Der letzte Ritter, er war auch überraschend zukunftsorientiert. Er beginnt, die österreichischen Erblande zu reformieren und gründet ein Reichskammergericht. Alles in allem ein Vorgriff auf den modernen Staat und der Grundstein für den späteren österreichischen Beamtenstaat. Für ihn war alles Neue wirklich faszinierend, denn er war zeitlebens neugierig, wissbegierig und der Meinung, das ist typisch für schon diesen Übergang zum neuzeitlichen Denken, dass das Fortschritt sei. Die Welt wird täglich geschickter, denn sie vor Zeiten war, sagt er irgendwo. Das heißt, dieser Fortschrittsglaube, das wird alles besser, das wird alles interessanter, das wird alles aufregender. Das hat ihn fasziniert. Es ist die Zeit, in der Kolumbus Amerika entdeckt. Sofort lässt sich Maximilian die Berichte von diesen Reisen an seinen Hof liefern. Was hat man da entdeckt? Wie sind diese neuen Länder? Wie schaut das aus? Die Welt verändert sich. Maximilian ist einer der Ersten, der sofort Karten zeichnen lässt. Nichtsdestotrotz bleibt Maximilian ein Mensch seiner Zeit. Und als solcher denkt er vor allem an die Machterhaltung und Machterweiterung seiner Dynastie. Dazu dienen ihm Kriege, aber auch strategische Hochzeiten. Sohn Philipp verheiratet er mit Johanna von Kastilien, Tochter Margarete mit dem spanischen Thronfolger Juan. Doch damit nicht genug. Maximilian beginnt dann, die Kinder seiner Schwester in seine Heiratspläne einzubeziehen. Greift richtig ein und sagt, nein, die verheiratet ihr jetzt nicht so. Da warten wir, da habe ich bessere Vorschläge. Er hat dann natürlich das große Glück, dass Philipp und Juana 6 Kinder haben. Und mit denen, das ist dann wirklich dynastisches Potenzial für ihn. Und da kommt es dann auch zur zweiten, für die Habsburger und auch weltgeschichtlich bedeutenden Heirat, nämlich der ungarischen Doppelhochzeit. 1515 verheiratet der alternde Maximilian seine Enkelkinder Ferdinand, gerade 12 Jahre alt, und Maria, gerade 10 Jahre alt, mit den jagellonischen Königskindern Anna und Ludwig von Ungarn und Böhmen. Man verschreibt sich gegenseitig die Ländereien, sollte eine der Dynastien aussterben. Und genau das passiert. Der letzte ungarische Thronfolger stirbt im Krieg und die Habsburger erben Ungarn und Böhmen, woraus die jahrhundertelang währende Donaumonarchie erwächst. Das Erbglück der Habsburger wird sprichwörtlich. Man sieht in dieser Zeit sehr gut, also dieses berühmte Du Felix Austria Nuove, also du glückliches Österreich, heirate, wie man das später interpretiert hat. Andere mögen Kriege führen, dir gibt alles die göttliche Venus. Doch damit ist die Machtstellung der Habsburger noch nicht endgültig gesichert. Auf dem Augsburger Reichstag streiten 3 Parteien um die Nachfolge Maximilians als römischer König und künftiger Kaiser. Die Könige von England und Frankreich und Maximilians Enkel Karl. Dr. Manfred Holleger vom Institut für Mittelalterforschung an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Bei der Kaiserwahl geht's wirklich zu wie bei einer Versteigerung, weil natürlich Franz I. von Frankreich das Gleiche macht. Er möchte auch König werden, deutscher König und damit zukünftiger Kaiser. Und so wird halt wie bei einer Versteigerung lizitiert, so quasi, wer bietet mehr. Tatsächlich sind es wieder die Fugger aus Augsburg, die mit ihrem Geld die Wahl des nächsten Kaisers entscheiden. Es ist der letzte große Erfolg von Maximilian. Sein Enkel sollte später als Karl V. über ein Reich herrschen, in dem die Sonne niemals untergeht. Auf einer anstrengenden Reise muss Maximilian in Wels Halt machen. Es geht ihm immer schlechter. Ärzte werden herbeigerufen, doch auch die können dem Kaiser nicht mehr helfen. Am 12. Januar 1519 stirbt Maximilian I. Getreue müssen seinen Leichnam geißeln und zum Zeichen der Buße all seine Zähne aus dem Mund brechen. Beigesetzt wird Maximilian I. in der St. Georgskirche in seinem Geburtsort Wiener Neustadt. Und zwar ganz bewusst auf der linken Seite des Hochaltars. Ja, die linke Seite des Hochaltars, Maximilian selber schreibt dazu, damit ihn der Priester, wenn er die Messe liest, immer mit den Füßen trete, ist natürlich nicht wirklich so, denn die Zeit wusste schon, wer unter Altären begraben liegt, nämlich Heilige. Seine Art der Selbstdarstellung, die ihn sein Leben lang begleitet hat, wirkt damit noch weit über seinen Tod hinaus. Maximilian I., der letzte Ritter. Robert Grantner hat erzählt, wie der Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation den Habsburgern den Durchbruch zur Weltherrschaft sicherte. Es sprachen Rahel Comtesse, Petra Mörk und Peter Lersch. Ton und Technik Susanne Harassim. Regie Rainer Schaller. Redaktion Thomas Morawitz. Das war eine weitere Podcast-Folge von Radio Wissen.